Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde der Nacht, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht 0800 5678 111. Erster Anrufer in der heutigen Nacht ist Frank und Frank ist 26 Jahre alt. Wunderbar, ein fulminanter Auftakt. Frank hat aufgelegt. Dann geht es weiter mit Stefan. Stefan ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Du hast nicht aufgelegt. Nein. Oh, die Leitung ist nicht zusammengebrochen. Super. Was ist dein Thema, Stefan? Ja, meine Freundin ist vor 2 Tagen fremdgegangen mit ihrem Ex-Freund. Mit ihrem Ex-Freund? Ja, ja, sie ist schwanger von mir in der 8. Woche. Ich denke mal von mir. Ich habe mich daheim versteckt. Wir haben zusammen in der Wohnung seit 2 Wochen. Ich habe mich daheim in der Abstellkammer versteckt und bin dann nach einer halben Stunde rausgekommen und da war sie auf dem Schoß von ihm gesessen und sie haben rumgemutscht. Moment, das ist ja schräg. Du hast dich in der Abstellkammer versteckt, weil du schon eine Vermutung hattest? Ja, genau. Also ich wusste, dass er kommt zum Kaffee trinken, zum Unterhalten, das hat sie mir gesagt. Aber ja, ihr habt eine gemeinsame Wohnung, ne? Ja, noch gehabt. Ich bin jetzt wieder in meiner alten Wohnung. Also ich habe die Möbel backt, alles zum großen Teil. Und habe Gott sei Dank mal all die Wohnung noch gehabt. Jetzt war der Besuch angesagt von ihrem Ex-Lover. Genau. Und du wusstest das und wie hat sie denn gedacht, dass du weggegangen bist? Oder wie hast du dich dann so verkrügeln können? Ich dachte, ich bin in Regensburg, ich bin nicht da. Stattdessen warst du aber wusste, in der, dass ich nicht da bin. Stattdessen warst du aber in der Kammer und nicht in Regensburg. Richtig, und habe mich versteckt, weil ich eine Vermutung gehabt habe. Ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben. Ist schon ein bisschen lustig, aber für dich ist das nicht lustig. Ach, ist mir schon klar. So, also ich bin ziemlich fix und fertig. Jetzt saßt du da in dieser Kammer und dann kam der Freund nach Hause zu euch und was passierte dann? Hast du da so eine Luke gehabt? Nee, ich habe das alles mithören können. Die Wohnung ist nicht ganz so groß, also man hört es so einigermaßen. Und wie es dann ziemlich ruhig war, dann bin ich rausgekommen, weil ich mir dachte, da ist irgendwas noch. Ja. Ist denn diese Kammer direkt gelegen an eurem Wohnraum? Nee, es sind schon so 10 Meter, man kann einiges verstehen. Ach so. Also man kann es nicht verstehen und man kann es verstehen. Man kann es einigermaßen verstehen. Wie haben die denn miteinander rumgeschäkert vorher? Haben sie geschäkert? Ja, schon. Ich habe verstanden, gib mir einen Kuss und so. Also ich habe schon so verschiedene Sachen gehört. So, und jetzt kam der große Moment. Du hast die Tür aufgemacht, trittst aus deiner Kammer raus. Genau. Und was genau hast du gesehen? Ich bin ins Wohnzimmer. Sie war auf ihm gesessen, auf der Couch. Und sie haben sich halt geküsst, ne? Aber sie war noch angezogen. Beide nur angezogen. Ja. Aber ich wusste nicht, was passiert, wenn jetzt länger drin geblieben wäre. Ne? Mhm. Also sie sagt, es wäre nichts passiert. Sie hat da hinterher, ich habe dann die Polizei gerufen, dass er die Wohnung verlässt. Das hat er nicht gemacht. Dann habe ich meine Eltern angerufen. Die sind dann gekommen, haben meine Sachen zusammengepackt. Wie dramatisch alles. Ja, und dann hat sie da Tabletten genommen. Die habe ich ihr aus der Hand genommen. Hat sie 5 Stück geschluckt oder was. Hat dann geheult und es tut ihr leid und sie will ja nur mich und so. Ich habe dann natürlich auf Distanz gemacht und so und habe gesagt, ich kann das nicht vergessen, ich brauche Abstand und heute ist das Gleiche eigentlich wieder passiert, wie ich in der Wohnung war. Wieder mit dem Typ? Ja, genau, der ist dann heute wiedergekommen, sie haben mir versprochen, dass er... Du warst heute zufällig in der Wohnung? Nee, sie wusste, dass ich da bin, bloß wir haben halt gestritten, weil ich gesagt habe, ich brauche Abstand, ich möchte von ihr eigentlich nichts mehr wissen. Und dann kam der Typ vorbei? Er ist gekommen, ich wusste, dass er kommt, ich habe meine Sachen nur zusammengepackt. Woher wusstest du, dass er kommt? Nur weil es mir gesagt hat. Ach so. Ja, wir waren da zusammen in der Wohnung. Mhm. Und wie gesagt, dann, und dann war das so ähnlich eigentlich wie vorgestern. Also nicht so schlimm, aber so ähnlich. Was heißt so ähnlich? Die werden doch nicht miteinander vor deinen Augen, nachdem was passiert ist, nochmal geknutscht haben. Doch, auch. Wie bitte? Ja. Die haben geknutscht, während du da warst? Nicht so richtig, aber gut, sie hat das Bein über sein Bein gehabt und Verstehe ich nicht. Ihr habt den Riesenkrach deshalb. Ja, du, klar. Du bist heute da, um noch irgendwelche Sachen abzuholen. Ja klar, ich habe noch immer nur wegen was drin stehen und so. Und der kommt wieder dahin und die tuchteln miteinander um, wirklich vor deinen Augen. Richtig. Aber auch weil ich so abweisend war, weil ich gesagt habe, ich will von ihr nichts mehr wissen und das habe ich eigentlich gar nicht so gemeint. weil ich eigentlich so verletzt war. Ne? Ich habe sie eigentlich total... Ja, aber du hast aber auch einen riesen Tats gemacht. Ne? Du hast die Polizei angerufen, du hast deine Eltern angerufen, ja, klar, die sind ausgezogen. Gut, sie sagen, bin Schamzieher auf mich losgegangen. Ich habe heute auch noch eine Anzeige gemacht, aufgrund dessen, weil sie mich ja ständig anlügt und so. Sie hat mich ziemlich verletzt im Gesicht mit dem Schamzieher und so. Sie lügt mich an und alles. Und ich weiß, Stefan, wenn ich zurückgehe, es bringt nichts. Klingt ja, als wäre das wirklich völlig kaputt. Ja, klar. Alles, ne? Aber ich liebe sie über alles und so. Und jetzt kommt die Nummer wieder. Ich liebe sie über alles, aber... ich komme einfach nicht davon los, ne, weil sie ja eben schwanger ist von mir. Bist du denn, also jetzt wollen wir da mal drüber reden, bist du denn sicher, dass sie von dir schwanger ist? Ich sage mal zu 90%. Bist du denn sicher, dass das nicht schon eine ganze Weile wieder gelaufen ist zwischen den beiden? Ich denke mal, dass das Kind schon von mir ist. Ja, warum denkst du das? Es kann doch sein, dass die schon parallel eine Weile wieder was miteinander hatten. Das kann sein natürlich, aber ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass das Kind von mir ist. Weil wir eigentlich schon zusammen gewohnt haben und ich war eigentlich immer daheim und so. Naja, das sind so... Es gibt tausend Möglichkeiten, wahrscheinlich ein Kind zu zeugen. Kann schon sein, dass es von niemand anders ist, aber ich gehe davon aus, dass es von Als du das erste Mal da in deiner Kammer saßt, hast du die ja belauscht, wie die sich begrüßt haben. Ja. Daran kann man doch schon so ein bisschen merken und interpretieren, ob die sich vertraut sind oder ob die sich wirklich... Das war eigentlich ganz normal am Anfang des Gesprächs. Also, wie lange haben die sich offiziell nicht gesehen gehabt? Die haben sie immer gesehen. Ach, die haben sich beim Eishockey und so, ne? Ach so. Wieso hast denn du mit 25 Jahren deine Eltern angerufen, meine kleine Nebenzwischenfrage? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Die Polizei hat gesagt, sie kann da nichts machen, ich soll den rauswerfen. Und da rufst du Mama und Papa an? Ja klar, weil ich dann die Sachen abholen wollte. Ich habe wegen was getrunken gehabt, nicht viel, aber so viel, dass ich nicht mehr fahren konnte, weil ich ja weg wollte. Ne? Mhm. Jetzt habe ich vor lauter Zahlen nicht mehr genau präsent, wie lange ihr schon zusammen... Wir sind eigentlich noch nicht lang zusammen, so circa 3 Monate. Ach, 3 Monate erst. Ja. Und wie lange wohnt ihr zusammen? Seit 2 Wochen. Vorher haben wir eigentlich auch zusammen gewohnt. Aber du hast doch gerade gesagt, vor 2 Wochen ist das passiert. Ja. Also ihr seid gerade zusammengezogen und dann ist das passiert. Genau. Und wie gesagt, wir haben eigentlich immer Streit gehabt. Ich habe auch mir versucht, das Leben zu nehmen, deswegen habe ich Tabletten gegessen und so. Na, du reagierst aber ein bisschen übel, ja, ein bisschen krass, finde ich. Ja, das ist das Problem und ich habe eben Angst, dass das wieder passiert oder so, ne? Also irgendwie erscheint mir das alles ein bisschen aufgeblasen. Ja, klar. Also mit der Polizei, mit den Eltern, mit den Tabletten. Das sind Sachen, das ist, ich will das nicht runterreden, das ist natürlich grauenhaft, was du da mitbekommen hast, wenn deine Freundin sowas macht, aber das ist ein bisschen hysterisch, finde ich. Ja. Und du hast auch Angst vor dir selbst, dass du jetzt irgendwie Dinge tust? Ja, ich habe Angst. Ich habe immer so Phasen und dann habe ich einfach keine Lust mehr zu leben, so Depressionen und so und dann weiß ich nicht, was ich mache. Stefan, wo wohnst du denn im Moment? Wieder bei deinen Eltern? Ich wohne jetzt momentan in meiner alten Wohnung, also. Ach, du hast auch noch? Vorher gewohnt, also, die ich Gott sei Dank noch gehabt habe. Ja. Wie stellt sie sich denn jetzt so dar? Möchte sie mit dir... Ja gut, ich habe sie heute gesehen in der Diskothek. Ich bin dann gleich gegangen, sie ist mir gleich nachgerannt und so. Weil ich dann am Telefon zu ihr gesagt habe, ich habe andere, das was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und da ist sie mir gleich nachgerannt und hat gesagt, ja, das kann nicht sein und ich liebe dich doch nur und wir brauchen Abstand und so. Aber du, also entschuldige, du schraubst es aber auch immer mehr hoch. Jetzt sagst du, ich habe eine andere, ist doch bekloppt. Ja. Will sie denn mit dir zusammen sein? Ich gehe davon einmal aus, dass sie mich liebt, ja. Aber ich gehe davon einmal aus, dass sie nicht treu sein kann. Naja, nachdem was du jetzt erfahren hast, ist das vielleicht auch verständlich. Hat sie dir denn versucht, das zu erklären, warum das so ist? Sie sagt, weil ich so komisch bin. Weil du so komisch bist, hat sie mit dem anderen... Ich habe keine Zärtlichkeiten gekriegt, aber ist das so? wenn ich zu ihr hin möchte, dann schützt sie mich weg und beleidigt mich und was mir Ausdrücke entgegen und alles Mögliche. Also bevor diese Sache mit dem Nebenbuhler passierte, war das auch nicht so toll zwischen euch beiden? Nee, überhaupt nicht. Das waren eigentlich nur Kleinigkeiten. Also es waren überhaupt keine Probleme, wo sie dann drauf... sie ist ja total eifersüchtig, ohne Grund. Darf ich denn dann auch mal so ganz ketzerisch fragen, Stefan, wie man, wenn man erst 3 Monate zusammen ist und eigentlich nicht so gut miteinander auskommt oder man sich noch sucht oder sehr viel Spannungen da sind, wie man sich dann entscheidet, ein Kind zu zeugen? Ihr sagt bitte nicht, was so passiert. Nee, ich habe sie einfach geliebt, über alles. Aber, also, das klingt mir alles sehr wirr. Ja. Sehr wirr. Absolut wirr. Ich möchte A, dass du jetzt mit meiner Psychologin weiter redest. B, würde ich dir vorschlagen, jetzt mal diese ganze Lügerei, ich habe eine Freundin und so sein zu lassen. Du hast ja gerade eine Aussage gemacht, ich liebe diese Frau noch. Ja. Hast du gesagt. Das ist immer noch so. So. Und dann musst du auch jetzt bereit sein, was dafür zu tun. Ja. Und sie muss eben auch was bereit sein zu tun, wenn sie dich liebt. Ja. Und dann müsst ihr beiden euch in eurer Beziehung, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass sie jetzt schwanger ist, wirklich auch mal eine Chance geben. Mhm. Vielleicht wäre es dann wenn auch... Wenn sie das nur möchte. Ja gut, dafür musst du auch mal einmal ordentlich mit ihr reden. Ja. dann wäre es vielleicht sehr ratsam, dass ihr mal 2-3 Mal zu einer Paarberatung gehen würdet, ja. Dass ein dritter, neutraler Mensch euch mal ein bisschen leitet. Ja. Ja. So, jetzt legst du auf und die Petra, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Alles klar. Und jetzt versuch mal ein bisschen nicht runterzufahren. Ne? Ja. Also du musst wahrscheinlich hohe Verantwortung demnächst tragen, wenn du Vater wirst. Ja. Da greift man nicht wegen eines Liebesschmerzes, der verständlich ist, aber dennoch nicht zu Schlaftabletten oder so. Na klar. Ne? Mhm. Stefan, leg auf, wir rufen gleich wieder an. Okay. Okay. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Jetzt versuchen wir es nochmal mit der gerade eingebrochenen Leitung, mit Frank. Hallo Frank. Hallo Domian. 26 Jahre alt. Also, das ist ja wirklich jetzt doof. Das ist ja wirklich doof. Ich vermute, das ist eine üble Leitung. Es klang auch sehr, sehr verschwommen und weit weg. Aber wir sind tapfer und versuchen Frank nochmal zu kriegen. Bernd ist dran und Bernd ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, hier ist der Bernd. Hallo Bernd. Ich möchte gerade noch ein Wort von meinem Vorredner verlieren, der mal kurz hat anklingen lassen, dass er seit ein paar Jahren auch unter Depressionen leidet. Mhm. Ich habe seit einigen Jahren, 10, 12 Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich weiß also auch, was Depressionen sind. Mhm. Und ich kann dazu sagen, dass man einem davon einem depressiven Menschen also keine normalen Reaktionen auf eine solche doch also ziemlich krasse Geschichte erwarten kann. Deshalb ist es ganz gut, wenn er schon vielleicht auch eine psychologische Betreuung jetzt irgendwie anberaumt. Ja, ja. Zu deinem Thema. Zu meinem Thema ist auch eine ziemlich komplizierte Geschichte, obwohl sie für mehrere Außenstehende in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis doch ziemlich einfach ist. Aber ich möchte mal erzählen. Ich habe am 10. Januar 2000 per einem SMS-Chat bei E-Plus eine junge Frau aus Hamburg kennengelernt. Mhm. So, und diese junge Dame ist gehörlos. Mhm. Wir haben also nur die Möglichkeit, uns über den schriftlichen Weg zu unterhalten. Also entweder über SMS, über Fax, über Brief oder sonst was. Wir können also nicht normal miteinander reden, ist ja verständlich. Ja. Jetzt ist es so, wir haben seit dem 10.01.2000 tagtäglich Kontakt. Da ist also nicht nur so eine Mailbekanntschaft raus geworden, das ist also offensichtlich von beiden Seiten, also nicht nur von mir aus, von beiden Seiten aus mehr geworden. Das ist eine richtige Freundschaft. Ich weiß nicht, ob man das als eine Beziehung bezeichnen kann. Wie habt ihr denn Kontakt? Habt ihr per Chat Kontakt oder per SMS ständig Kontakt? Nur per SMS. Nur per SMS? Wie seit über einem Jahr? Seit anderthalb Jahren. Knapp 2 Jahren schon. Knapp ein Dreiviertel Jahr. Ja. Ihr habt euch nicht gesehen in dieser Zeit? Nein. Ach. So, und das ist auch mein Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte. Es ist ja nur. Ich frage mal einfach ganz einfach, warum habt ihr euch denn nicht gesehen? Weil die Frau es ablehnt. Weil warum? Sie mir das also in nur sehr sparsamen Begründungen, die sie mir dafür gegeben hat, dass sie mich nicht sehen möchte. Was sind das denn für Begründungen? Dass sie negative Erfahrungen mit ihren früheren Freunden gemacht hat. Sie ist also von ihrem letzten, also ihrem vorletzten Freund, sie hat also 2 Freunde bis jetzt, hat sie mir erzählt. Mhm. Und sie ist 26 Jahre alt übrigens. Mhm. Und von ihrem ersten Freund ist sie betrogen worden, in ihrem Beisein. Mhm. Ja, die waren also auf einem Segelboot unterwegs, zu dritt mit ihrer Freundin und ihrem damaligen Freund, und der hat sie dann mit ihrer Freundin betrogen. Der zweite Freund hat sie ausgenutzt, weil er gemerkt hat, dass da in der Familie also offensichtlich eine Menge Knete ist. Stopp, dennoch Bernd, kann ja sein, dass man schlechte Erfahrungen mit Menschen macht, aber das ist ja nun ein sehr merkwürdiger Zustand, fast knapp 2 Jahre. Irgendwie eine Art von Liebesbeziehung zu haben mit jemandem über SMS, das ist ja noch abstrakter. Ja. Warum, lass mich fragen, warum chattet ihr denn nicht wenigstens miteinander? Es geht ja noch ein bisschen schneller als dieses Gepissel da auf dem... Haben wir leider nicht, da sie keinen PC hat und ich habe auch keinen PC. Das ist doch unglaublich mühsam, vor dem Handy zu sitzen und sich... Wie viel SMS pro Woche oder so verschickst du denn? Ich würde sagen, zwischen 300 und 500 im Monat. Zwischen 300 und 500 SMS? Ja, und nur an diese Frau. Bist du sicher, dass das eine Frau ist? Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich da in dieser Geschichte eigentlich nur den einzigen großen Wunsch habe, die Frau mal zu treffen. Ne? Mhm. Da ich ja tatsächlich seit dieser langen Zeit darauf angewiesen bin, ihr alles nur glauben zu können. Eben, du, ich möchte irgendwann auch mal etwas wissen. Es kann alles Mögliche dahinter stecken, ne? Ja, es kann, ja gut, es ist kann mindestens so. Wir haben Fotos getauscht. Ach, das habt ihr schon gemacht. Ja, natürlich. Das ging schon ein paar Wochen halt, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Mhm. Dann habe ich mich dann in dieser Zeit übrigens auch mit ihrem Vater mehrmals unterhalten, mit ihrer Mutter unterhalten. Ach so, am Telefon. Ja. Da bleibt natürlich irgendwo im Hinterkopf auch die Frage, waren das Vater und Mutter, mit denen ich da gesprochen habe? Oder fällst du auf eine grandiose Lügengeschichte rein, ne? Das möchte ich nicht hoffen. Würde ich auch nicht hoffen. Da gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit jetzt. Ich denke mir aber, wenn man tagtäglich seit ein Dreiviertel Jahren mit einem Menschen in Kontakt steht, dann hat man doch irgendwo die Möglichkeiten, den so nach und nach doch etwas kennenzulernen. Nee. Nein? Nee. Aber nicht, wenn du, das hat man ja schon nicht, wenn man tagtäglich mit einem Menschen zu tun hat, richtig, im realen Leben, kann man sich wahnsinnig täuschen. Ja. Und es fällt einem irgendwann wie Schuppen in den Augen. Und schon gar nicht über SMS. Ja, und jetzt nochmal zum Thema Sehen. Ich bin also im vergangenen Jahr, am 1. Juli, ich muss dazu sagen, sie hat am 29. Juni Geburtstag. Mhm. So, und ich hatte ihr zwei Wochen vorher mal so eine SMS geschickt, also ich möchte sie auf jeden Fall zu ihrem Geburtstag gute mal treffen. Ja. So, und mit dem Zusatz, ob du willst oder nicht. Mhm. So, und bin dann zwei Tage später, also zum 1. Juli dann hingefahren, das war ein Samstag. Du hast eine Adresse. Dann muss ich noch dazu sagen, ich wohne im Westerwald und sie in Hamburg. Du bist hingefahren. Was ist passiert dann? Dann bin ich hingefahren, also am Samstagmorgen sehr früh los. Ja. Stand um 12 Uhr an der Alster in Hamburg. Mhm. So, und hab ihr, da sie da an diesem Samstag noch gearbeitet hat, bis nachmittags, ne, und ich hatte ihr schon mal vorher versprochen, dass ich sie Mach's nicht so spannend. Was hast du sie gesehen? Du hast sie nicht gesehen. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Warum hast du sie nicht gesehen? Wir haben, das war also da an diesem Tag so, dass ich also über mehrere Mails halt verteilt ihr zu verstehen gegeben habe, ich bin also tatsächlich in Hamburg. Ne? So, und sie hat es dann irgendwann nach 3 Stunden hat es begriffen, mhm, so, und war stinkesauer und hat mich wieder nach Hause geschickt. Mhm. So, lange Rede. Ich war natürlich dann in dem ersten Augenblick natürlich auch da auch stinkesauer, ne? Mhm. Und da auch sehr enttäuscht. Verstehe, Bernd, pass auf, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine so absurde Situation, finde ich. Ja, dass, ist das auch. Dass du alles Recht der Welt hast, jetzt nach knapp 2 Jahren, ein Dreivierteljahr, diese Dame, so ist denn eine Dame, ist wirklich vor ein Ultimatum zu stellen. Liebe so und so, wie immer sie heißen mag, wenn wir uns bis Ende Oktober oder so nicht gesehen haben, dann ist für mich diese Sache abgeschlossen. Ich will dich nicht großartig unter Druck setzen, aber jetzt, du warst ja lange genug, hast du dich nach ihr gerichtet und warst sehr geduldig. Ja, und vor allem ist es auch so... Schluss, aus, basta, dann gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Und dann wirst du sehen, ob die das wirklich ernst meint. Die kann sich nicht 2 Jahre mit irgendwelchen schlechten Erfahrungen rausreden. Gibt's nicht. Nein. Nur es ist natürlich auch so, dass ich daran auch schon gedacht habe, an dieses Ultimatum. Ja, ne? Und dass mein Verstand mir natürlich auch schon des Öfteren gesagt hat, da diese Geschichte, die mich ja auch Kraft und Nerven kostet ne? Dann auch irgendwann mal zu beenden. Ne? Nur mein Herz sagt mir was anderes. Ne? Nee, ja, das Herz muss jetzt auch in diese Richtung schlagen. Alles andere ist vollkommen absurd, Bernd. Das ist eine sehr verrückte Geschichte. Bitte melde dich bei mir nochmal und erzähl mir, was daraus geworden ist, wenn du sie gesehen hast, wenn ihr euch getroffen habt. Ich gehe mal davon aus, so ihr euch trefft. Noch ziemlich lange dauert, ne? Und ich kann mir ich hoffe sehr für dich, dass es nicht mehr lange dauert und kann nur nochmal appellieren, dass du ihr ein ganz klares Ultimatum von auch nur noch ein paar Wochen stellst. Und dann ist die Sache vorbei. Ja. Und ich höre von dir, okay? Ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden. Ja. Danke dir, Bernd. Alles Gute. Ich danke dir auch, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Mensch, was es alles gibt. Ich will euch was vorlesen von Timo, 28 Jahre alt, aus Eisenach. Der schreibt, Hi Domian, du hattest vor einigen Wochen oder Monaten ein paar Mädels am Telefon, die beim Flirten ein paar Tröpfchen Pipi in ihr Höschen machten, weil sie schon so erregt waren beim Flirten. Stimmt, hatte ich. Einige Männer bei dir fanden das sehr süß und für sie dann wiederum erregend. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, finde es geradezu widerlich. Bei einem One-Night-Stand zum Beispiel an einen nass gepinkelten Damenslip zu fassen. Ich würde sofort laufen gehen. Wir Männer pinkeln uns ja auch nicht in die Hose, wenn wir scharf sind. Stimmt, stimmt. Machen wir ja auch nicht. Max, 19 Jahre, aus Schwerin. Ganz kurzes Fax. Hi Domian, mal eine kurze Frage. Würdest du mit Gina Wild ins Bett gehen? Mit Gina Wild würde ich meinen Lebtag nie ins Bett gehen. Gott bewahre. Vielleicht höchstens mit einem Kissen auf das Gesicht. Ja, nee, das darf ich nicht sagen. Das ist frauenfeindlich. Nein, ich nehme alles zurück. Ich würde niemals in meinem Leben mit Gina Wild ins Bett gehen. Punkt. Jetzt geht's weiter mit Paddy oder Pedi und sehr, er oder sie. Wie? Hallo, Pedi. Pedi, ein Mann, 29 Jahre alt, guten Morgen. Genau. Das ist aber ein Kosename, ne, oder? Das ist ein Kosename, ja. Wie heißt du richtig? Frederik. Ah. Noch schwieriger. Noch schwieriger. Ja. Um was geht's? Was ist dein Thema? Mein Thema, mein Leben, meine Verlobte, seit vorgestern ist die Luft zum Schneiden dick. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Sag bitte nochmal. Die Luft ist zum Schneiden dick seit 2 Tagen. In deinem Leben? Ja. Ja, seit 2 Tagen. Was ist ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin mit meiner Verlobten seit jetzt fast 3 Jahren zusammen. Mhm. Und ja, es lief alles tadellos eigentlich ewig. Sie hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Das du hast ein Kind mitgebracht? Sie. Sie. Entschuldige, wenn ich so nachfrage, diese Leitung ist ja, so kein Problem. Schlecht. Aber das Kind habe ich in den 3 Jahren lieben gelernt, wie mein eigenes. Also das Kind war nie das Problem. Das Problem war, sie ist früh schwanger geworden. Mhm. Und ich komme aus der Gastronomie und habe halt auch schon viel so im Nachtleben mitgemacht, weggehen und Partys feiern und so weiter. Mhm. Und diese Möglichkeit hat sie halt nicht so gehabt. Mhm. Wie alt ist sie? Und 23 jetzt. Mhm. Ja. Und jetzt, dadurch, dass sie schwanger geworden ist, damals hat sie auch ihre Schule abgebrochen, mhm. das Abitur, was sie jetzt seit 4 Wochen per Abendgymnasium nachholt. Mhm. Mhm. Und sie hat schon mal einen Versuch gestartet über ein Fernstudium, aber so mit Fernstudium, da wird man halt auch nicht so überwacht und so weiter und das hat sie dann ganz schnell sein lassen. Mhm. Und jetzt, ich stand immer hinter diesen Entscheidungen, egal was sie machen sollte, mhm. Ausbildung, Beruf, wie auch immer. Mhm. Es ist auch nicht das Thema, dass ich abends nach dem Arbeiten für das Kind da bin. Im Gegenteil, absolut nicht. Mhm. Nur ich komme mir halt ein bisschen extrem vernachlässigt vor. Ich bin ein vernachlässigt? Ja, ziemlich vernachlässigt. Bist du da draußen irgendwo, das rauscht zum Hintergrund? Ich bin am Fenster, ja. Am Fenster. Macht aber das Fenster zu, dann rauscht es nicht so. Ja, und ich bin halt ein ziemlich emotionaler Mensch. Ja. Und ich vermisse halt Sachen, die normalerweise im Alltag sind, wie zum Beispiel Gesten, Umarmungen, mhm. Blicke, Mimiken, einfach so Sachen eben. Und die vermisse ich eben. Du sagst, seit 2 Tagen ist die Luft besonders dick bei euch. Besonders dick. Warum? Was ist denn vor zwei Tagen passiert? Ja, eben seit sie diese Ohnmacht, was sie auch machen soll, geht sie des öfteren Abends halt jetzt auch nach der Schule noch mit ihren Klassenkameraden weg. Mhm. Was, wogegen ich auch nichts habe, nur ich habe halt was gegen die Tatsache, dass es halt immer so lang sein muss, weil es wird dann halt 2:30, 3, es wurde auch schon mal 12, aber in 4 Wochen so komprimiert, muss meiner Meinung nach einfach nicht sein. Weil es ist aber nochmal, muss ich nochmal fragen, du sagst, seit 2 Tagen ist die Luft besonders dick. Ja, weil es vor 2 Tagen gekracht hat, darauf will ich jetzt hinaus. Ja, erzähl mal. Mhm. Vor 2 Tagen, also am Dienstagabend war sie schon weg, dass sie dann irgendwann mal um 1 gekommen. Und da habe ich dann nichts gesagt. Am Mittwoch waren wir dann zusammen beim Einkaufen und so weiter. Und ich war halt ein bisschen reserviert, weil ich wollte nichts sagen, weil ich zu feige bin. Mhm. Ich bin auch zu feige, offiziell noch zuzugeben, dass die Eifersucht halt einfach groß wird. Die wird extrem groß. Am Anfang war sie nicht da und die wird einfach extrem groß. Patty, jetzt kommen wir zum Punkt, was vor 2 Tagen passiert ist. Ja, da ist sie nachts um 3:30 von ihren Schulkameraden hergefahren worden. Und ich habe das vom Fenster aus mitgekriegt und habe gesehen, wie sie sich umarmt haben. Und daraufhin bin ich durchgedreht. Weil sie hat sich am Vortag nicht gemeldet, dass er später kommt. Und ich mache mir da einfach meine Gedanken. Das ist so eine Absprache zwischen uns. Wenn du später kommst, ruf an. Oder gut, du bist durchgedreht. Was heißt das, du bist durchgedreht? Ja, ich habe mir am Abend einen kleinen Rausch angetrunken und habe eine Szene gemacht. Hm. Weil sie zu spät gekommen ist und weil sie den... Nee, weil es eben um dieses Nicht-Melden und dauernd... eben in so komprimierter Zeit... So, und weil sie den Bekannten, den Freund umarmt hat. Genau. Wie hat sie ihn denn umarmt? Ich habe es nicht genau gesehen vom Fenster aus. Ach, du hast es nicht mal genau gesehen? Ja, wobei, wie gesagt, da, als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie gesagt, natürlich, ich war mit ihm im Bett und in meinem alkoholisierten Zustand. Aber das hat sie als Ironie gesagt. Hat sie mir dann am Tag drauf, wo ich sie darauf angesprochen habe, auch gesagt, klar. Mhm. Und am Tag drauf war ja natürlich auch der Kopf klar. Nur in der Nacht ist dann Folgendes passiert. Ich habe eine grandiose Szene gemacht, wollte sie rausschmeißen. Nachdem sie nicht gehen wollte, habe ich gesagt, ich gehe. Mhm. Und ich habe dabei auch eine Ohrfeige verpasst. Und dafür würde ich mir zum liebsten die Hand abhacken. Mhm. Ja, du, wir hatten ja gerade schon mal so einen hysterischen Fall von männlicher Eifersucht, wo das da noch begründeter war vorhin bei dem Stefan. Dieses klingt mir auch sehr, sehr, sehr nebulös, was du mir da erzählst. Da liegt ja gar kein wirklicher Grund vor. Lass das Mädel doch mal nachts ausgehen. Das ist so eine Frage des Vertrauens gegenseitig, wie man... Natürlich, aber dieses Vertrauen wird halt einfach nicht sonderlich bestätigt durch solche Aktionen. Verstehst du? Ja, aber hör mal, Fede, ich weiß jetzt nicht, wie du drauf bist, aber ich habe jetzt einen kleinen Eindruck von dir bekommen in ein paar Minuten. Ich glaube, dass du auch wirklich ein sehr eifersüchtiger Mann bist. Und bisher hat es... Ich geworden. Ja, und bisher hat es... Sie ist extrem kontaktfreudig, sie ist lachfreudig. Ja, lass sie doch. Ja, aber lass sie doch. Du kannst sie doch nicht zu Hause einsperren. Solange sie schön brav bei dir zu Hause war, die Zeit, und das Kind gepflegt hat, war alles gut. Nun steht die Frau mal ein bisschen auf ihren eigenen Beinen und macht ihren Schulabschluss nach und will auch mal ein bisschen feiern, vielleicht, was sie nicht gemacht hat. Natürlich, aber das kann man doch auch verteilen, weil du kannst dich nicht um eine Sache zu 100% kümmern und den Rest vernachlässigen. Ja, was vernachlässigt sie denn? Die Beziehung zu mir hat sie meiner Meinung nach in den letzten Wochen einfach ziemlich vernachlässigt. Mhm. Gut, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, wie sie sich dir gegenüber verhält. Aber nur die Tatsache, dass sie öfters nur rausgeht und nachts feiert und so, finde ich erstmal noch gar nicht schlimm. Und dass sie da jemanden umarmt, finde ich auch völlig in Ordnung. Und wenn sie nur mal später nach Hause kommt, ist doch auch in Ordnung. Mal, aber es passiert halt einfach zu oft, meiner Meinung nach. So, was kann man da tun? Da kann man im Prinzip nur sich wirklich versuchen, wie erwachsene Menschen zu benehmen und sich zusammenzusetzen und dieses klar zu besprechen. Mehr kann man erstmal nicht machen, Pedro. Wenn du weiter so angespannt reagierst, wie du es jetzt getan hast, und sie sogar ohrfeigst, ja, wofür es ja überhaupt gar keine Entschuldigung mehr auf der Welt gibt, kannst du dir diese Beziehung in Bälde abschminken. Und da machst du alles kaputt. Ich habe halt einfach tierischen Wandel davor, dass sie mir jetzt vollkommen aus den Händen gleitet. Ja, ja. Am 16. November wollten wir heiraten. Wir sind seit einem Jahr verlobt. Ach so, das auch noch. Natürlich. Wie hat sie denn jetzt auf die Ohrfeige reagiert? Ja, natürlich geschockt erstmal und dann war Funkstille und dann war ich gestern bei ihr am Arbeitsplatz und sie hat mir dann halt erzählt, dass sie da erstmal kurz ihr Herz stehen geblieben ist. Mhm. Und ich habe mich selber nicht wiedererkannt, weil ich bin normalerweise nicht. Ja, nun red mal nicht über dich, sondern rede über sie. Wie hat sie jetzt irgendwas zu dir gesagt? Gnadenlos reserviert. Sie hat gesagt, sie hat den ganzen Tag nur geheult und dann komme ich am Tag drauf wieder ins Geschäft. Also so, halt. Okay. Und dann lacht sie. Ja, so, das heißt, du musst das jetzt wieder gut machen. Jetzt denke ich dir tausend Sachen. Ich weiß nicht wie. Indem du dich erstmal deine ganze Eifersucht-Arie jetzt erstmal runterfährst. Somit drängst du die ganze Sache nur weiter in die Enge und machst es. Und nimmst euch die Luft weg. Versichere ihr glaubhaft, dass das nie wieder vorkommt. Verhalte dich jetzt absolut ordentlich. Sei freundlich zu ihr. Lass ihr auch erstmal die Distanz und bedränge sie nicht und begrab sie nicht. Lass sie einfach in Ruhe. Kauf ihr schöne Blumen, mach ihr Geschenke oder was weiß ich. Sei einfach nur super nett zu ihr. Und sag ihr in gewissen Abständen immer wieder, dass du dich unendlich schämst und dass es nie wieder vorkommt. Und schraube die Eifersucht runter, Mensch. Und wenn alles sich ein bisschen beruhigt hat, dann kannst du ja auch noch mal ein bisschen erklären, was so in dir vorgegangen ist. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, ich kann das nicht richtig begründen jetzt, aber ich habe den Eindruck... Ich bin mittlerweile einfach, ich war ein Spaßvogel. Ich habe die Leute mit meiner Laune früher angesteckt und ich bin jetzt einfach, ich werde immer depressiver seit ziemlich langer Zeit. Es geht einfach steil bergab. Ja. Du bist auch ein bisschen selbstmitleidig, muss ich sagen, Pille. Bin ich mittlerweile, natürlich. Ja, bist du. Aber jetzt reiß dich mal im Riemen und pfeif dich zurück. Du hast schon ziemlich viel Scheiß jetzt gebaut mit der Ohrfeige. Du hast da eine offensichtlich tolle Frau, die du sehr gerne hast und ihr wollt heiraten. Da muss man jetzt auch ein bisschen was tun dran. Nicht gerne, über alles Liebe. So. dann reiß dich jetzt am Riemen und sei einfach ein Kerl und nimm dich jetzt zurück, sei toll zu der Frau, behandle die ordentlich und entschuldige dich in allen möglichen Varianten, die es nur gibt. Und dann muss man weiter gucken. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja? Gut. Alles Gute. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Ja, tschüss. 1.29 Uhr und 43 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause. Uhr, 16 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Und das heißt, falls ihr diese Sendung nicht kennen solltet, das heißt, dass ihr hier anrufen könnt, wenn ihr wollt, zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne hier mit mir live im Radio und im Fernsehen reden wollt. Meine Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sandra ist da und Sandra ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Sandra, was ist dein Thema? Ja, erstmal bin ich aufgeregt. Das macht nichts. Also mein Thema ist eigentlich meine noch bestehende Jungfräulichkeit. Ja, du sagst, hast du die noch bestehende. Klingt da so ein bisschen Panik mit? Gewissermaßen, ja, Panik ist vielleicht das falsche Wort, also keine Torschlusspanik. Mhm. Aber Bedenken, sagen wir es mal so. Inwiefern Bedenken? Welche Art von Bedenken? Also das hat bei mir nichts mit irgendwelchen religiösen Einstellungen zu tun. Mhm. Oder ich warte jetzt auch nicht unbedingt auf den Traumprinzen oder auf den Mann, der mich heiratet. Es hat sich einfach bis jetzt nicht ergeben. Mhm. Also ich habe auch Probleme, Beziehungen zu halten, sag ich mal. Mhm. Und ich hatte bis jetzt auch nur Kurzzeitbeziehungen. Mhm. Und die waren auch immer recht einseitig. Also nur von mir aus eigentlich. Und im Nachhinein war das dann immer so, dass keiner meiner Ex-Freunde mich wirklich geliebt hat. Mhm. Wie lange dauerten denn diese Kurzzeitbeziehungen? Sehr kurz, so zwischen sechs Monate so um den Dreh rum. Also nicht länger als 6 Monate. Ich dachte ja 6 Tage oder so. Nee, also sechs es waren Monate, auch Beziehungen dabei, die dann vielleicht nur 2 Monate hielten, aber nie länger als 6 Monate. In diesen 6 Monaten oder 7 Monaten oder was auch immer, ist es nie zu sexuell erotischen Handlungen gekommen? Natürlich, natürlich. Doch. Es geht nur hier um den reinen Geschlechtsverkehr. Um den reinen Geschlechtsverkehr, sonst ist schon ein bisschen was abgegangen. Ja, das Drumherum habe ich durch, aber es geht nur um den Geschlechtsverkehr. Ja. Geht wirklich nur um den Geschlechtsverkehr. Ja. Und na, ich hatte dann auch im Sommer eine Beziehung, mhm, die ich mittlerweile beendet habe. Und da wollte man das Ganze dann mal sozusagen in Angriff nehmen. Mhm. Ich wollte es dann auch mehr oder weniger hinter mich bringen, in Anführungszeichen. Ja, das klingt aber nicht gerade sehr mit wenigen Frauen. Ich war schon verliebt. Aber ich meine, ich bin da jetzt auch nicht so blauäugig dran gegangen und dachte, wow, das wird jetzt die Sache, mhm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber der liebe Herr hat sich etwas dämlich angestellt, also er ist überhaupt nicht auf mich eingegangen und als ich dann gesagt hatte, es könnte probiert werden, war er praktisch schon zum Sprung bereit und also ist überhaupt nicht auf mich eingegangen, hat dann erwartet, dass ich wie ein Roboter alles über mich ergehen lasse und ich war dann total verkrampft. Und seit dem Erlebnis ist es bei mir ich habe eine regelrechte Panik jetzt davor. Ach so, es ist da schon zum Geschlechtsverkehr gekommen? Nein, es ist nicht. Ist es nicht? Mhm. Es ist zum Versuch gekommen und es hat nicht funktioniert und ich habe aber... Ja. Bewertest du diesen letztendlichen Geschlechtsakt sehr hoch? Ich weiß es nicht. Also du sagst, dass du alle anderen Sachen so pettingmäßig alles schon hoch und runter durch hast und kennst und... Ja, ich bin Jungfrau, aber ich lebe jetzt nicht im Zölibat, so schlimm ist es nicht. Ja. Ich habe auch zurzeit so eine mehr oder weniger Langzeitaffäre die ganze Zeit immer mal wieder so durch am Laufen mit jemandem, der auch Bescheid weiß und... Und da gibt es aber auch erotische Handlungen. Ja, sicher. Immer alles bis auf den Geschlechtsakt begrenzt. Mhm. Also alles andere, was man sich jetzt eben so denken kann, ist in Ordnung für mich. Da habe ich auch überhaupt kein Problem. Macht dir das dann auch Spaß, wenn du in den erotischen Situationen mit dem Mann bist? Ja, sicher. Sonst würde ich mich nicht mit ihm treffen. Hast du einen Orgasmus dabei? Ja. Das schon. Mhm. Es geht jetzt nur der letzte I-Punkt. ist noch nicht gefallen. Na, ich habe da irgendwie eine Sprache. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich sonderbar, dass ganz viele Leute dieses Eindringen so hoch bewerten. Ich empfinde das auch, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich empfinde es auch immer, es ist für mich so ein Stück weit eine Selbstaufgabe in dem Moment. Mhm. Ich habe das nicht unter Kontrolle und ich habe Angst davor, die Situation in dem Moment nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Aber was möchtest du denn da unter Kontrolle haben? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst, dass mir wehgetan wird oder einfach nur diese Situation. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist so ein extrem belastendes Thema für mich geworden, also gerade so die letzten paar Monate. Also durch diesen Fall auch, den du gerade beschrieben hast, durch den Versuch, den gescheiterten Versuch. Ja, ich muss dazu sagen, dass die Beziehungen vorher nie auf den Versuch hinausgelaufen sind. Also ich hatte durchweg immer ältere Freunde. Aber warst du denn nie in diese Männer richtig groß verliebt? Doch, ich schon. Ja, du schon, aber die nicht. Aber die nicht. Das war auch oftmals so, ich hatte dann solche Glücksgriffe, wie zum Beispiel einen streng katholischen, der dann, als er erfahren hat, ich wäre Jungfrau, überhaupt keine Hand mehr an mich legen wollte. Und ich durfte dann auch nicht mehr, die Beziehung muss sich dann auch beenden. Also ich habe wirklich schon alle Sachen durchgehabt. Und ich glaube, du hast auch ganz einfach ein bisschen die in Anführungszeichen so die Arschkarte gezogen und viel Pech gehabt. Ja, so klingt das einfach. Aber es kann auch sein, dass ich habe manchmal auch so das Gefühl, also ich hatte auch eine problematische Vaterbeziehung, sag ich mal so. Mhm. Und also nicht, dass da jetzt irgendwas vorgefallen ist. Ich habe meinen leiblichen Vater einfach nie kennengelernt. Mhm. Und der ist auch ein ziemlicher Hallodrehen. Ich gehe da Männern sowieso immer mit einer gewissen Distanz entgegen. Also, du hast gerade so ein bisschen selbst jetzt ins Spiel gebracht. Es ist nie du hast nie sexuellen Missbrauch erlebt oder dergleichen. Nein, nein, gar nichts. Ich habe dich vorhin gefragt, ob du verliebt warst. Dann sagst du warst verliebt, aber die Männer nicht richtig. Ja. Ich glaube, das ist einfach der unglückliche Zufall in deinem Leben bisher, dass du noch keinen, ich meine, das ist auch nicht so schlimm, du bist erst 22, dass du noch keine Beziehung hattest, die wirklich eine große Liebe von beiden Seiten ist. Ich könnte fast schwören, so wie du das jetzt darstellst und auch mit deinen schon auch sexuellen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass sich das dann, wenn eine richtige Verliebtheit da ist auf beiden Seiten, dass sich das dann, dieses Problem, in Luft auflösen wird. Das Problem an der ganzen Sache ist auch meine Gesperrtheit. Also die ist vielleicht jetzt nicht so extrem rübergekommen, aber ich habe mich da sehr gesperrt gegen diesen Akt. Ja, also ich war wirklich bereit dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in eine Kiste reingedrängt wäre. Mhm. Aber dann hat er sich ziemlich blöd angestellt, sagst du. Und es war keine Liebesbeziehung zwischen euch beiden. Ne? Das ist doch wichtig, dass auf jeden Fall diese Kriterien schon mal rauszunehmen. Ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, es wäre eine. Mhm. Das Problem ist eben auch bei mir, dass ich bin ein bisschen füllig. Mhm. Also ist nicht richtig proper, sondern einfach eben nur ein bisschen mollig. Mhm. Und ich habe da auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass zum Beispiel mein Freund mit mir Schluss machte, weil er eben mir Diätpläne zusammengestellt hatte und sagte, ich sollte abnehmen. Wie? Und das sind alles solche Faktoren. Ich fühle mich dann... Die dich verunsichern auch. Naja. Mhm. Ich habe dann Angst und auch Angst, jemandem die Kontrolle abzugeben, weil ich bis jetzt immer nur diese... Weiß nicht, das hört sich blöd an, ich weiß es. Denkst du viel an Sexualität? Ich denke zurzeit viel über das Thema nach, weil auch in meinem... Ich rede jetzt auch mit Freundinnen darüber. Mhm. Das ist nicht so, dass ich nicht drüber reden kann. Aber du denkst so theoretisch über das Problem nach. Ich meinte jetzt mehr, hast du im Lustsinne, ist dieses Thema präsent? Befriedigst du dich selbst? Ja. Das machst du. Ja, ja. Ist doch alles wunderbar. Also wenn du jetzt da auch große Probleme mit hättest, dann glaube ich, wäre das viel problematischer. Ich glaube ganz einfach, Sandra, dass das Traurige ist, dass noch nicht dieser Fall eingetreten ist, geliebt zu werden und zu lieben bei dir. Ja, zu lieben, das stimmt schon. Ja. Ich dachte auch, dass geliebt werden wäre da, aber da bin ich halt immer bis jetzt auf die Nase. Offensichtlich, ja. Das Problem ist halt eben auch nur dieses, ich kann es nicht richtig beschreiben. Das ist so ein Gefühl. Vielleicht besteht auch ein bisschen die Gefahr, dass du das jetzt so theoretisch überproblematisierst und dadurch immer noch verkrampfter wirst. Die ganzen Jahre habe ich mir eben immer gesagt, ja, jetzt lass mal und es wird schon kommen und es wird schon werden. Das aber mittlerweile, ich rede ja auch mit Freundinnen drüber, die da mit totales Missverständnis reagieren. Ja, die haben vielleicht da gut reden, weil die eine andere Biografie haben und auch andere Dinge schon erlebt haben. Aber ich würde auch immer noch sagen, Sandra, mit deinen 22 Jahren, das wird sich auflösen in dem Moment, wo du liebst und wieder geliebt wirst. Aber ich merke, dass dir das doch ziemlich viel, sehr viel zu schaffen macht. Doch, sehr viel. So, und dann möchte ich, dass eine Frau mit dir noch darüber redet und meine Psychologin. Vielleicht ist das dann noch ein anderer Aspekt, den sie dir sagen kann dazu. Mhm. Ich würde das jetzt einfach so aus der Intuition heraus sagen, mach dir da nicht so sehr den Kopf. Du klingst so normal und so lebensfroh auch und so sympathisch. Da muss nur der richtige Kerl kommen, die richtige Liebe muss entstehen. Hm. Du legst auf, Petra ruft dich an, okay? Okay, ich wünsche alles Gute. Dir auch. Tschüss. Kerstin, 26 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo? Kerstin, guten Tag, guten Morgen. Um was geht es? Ja, es geht darum, ich habe seit 8 Jahren ein Verhältnis mit meinem Chef. Mhm. Und ich bin schwanger im Moment, im 4. Monat. Von deinem Chef? Ja, und er will nichts damit zu tun haben. Seit 8 Jahren ein Verhältnis? Du bist jetzt 26, das fing mit 16 an. Ja. Da warst du Auszubildende. Ja. Wir wollen das jetzt nicht zu genau sagen, damit du nicht wiedererkannt wirst. Also mit 18 fing das an. Ja. Mit 18 fing das an, genau. Ja. Arbeitest du sehr eng mit deinem Chef zusammen, oder? Ja, ich bin OP-Schwester. Du bist OP-Schwester? Mhm. Wir arbeiten also Seite an Seite. Und das heißt, er ist Chirurg, das können wir es auch so sagen. Das kann man ja. Hast du auch eine andere Beziehung noch? Ja, seit 6 Monaten. Aber er weiß nichts davon. Und du bist sicher, dass du schwanger bist von deinem Chef? Ja. Wie alt ist dein Chef? Er ist 41 jetzt. Wahrscheinlich gut situiert, Frau, ja, Kinder. Ja, Frau und Kinder. Mhm. Und er will also nichts davon wissen. Ich habe ihm gestern gesagt. Und er will, ja, er hat mir Geld geboten und dass ich aufhöre. Und er will also nichts davon wissen. Er hat mir sogar gedroht. Mit was gedroht? Ich hab's geangst im Moment. Wie hat er dir gedroht? Ja, er hat halt gesagt, dass ich auf jeden Fall den Mund halten soll, dass er ansonsten, er hat einflussreiche Freunde und... Wie soll man das verstehen? Will er dich zusammenschlagen lassen? Ich weiß selbst nicht genau, aber ich habe Angst auf jeden Fall im Moment. Das läuft 8 Jahre? Ja. Warum hast du seit 8 Jahren ein Verhältnis mit deinem Chef? Ich weiß es jetzt nicht genau, Domian, ich weiß es jetzt ja, bist nicht du, genau. Liebst du den? Ja, ich weiß nicht warum, aber ja. Und wieso fängst du dann vor 6 Monaten noch eine andere Beziehung an? Ja, das war so, ich habe ich im Urlaub kennengelernt wir haben eine Art von Seelenverwandtschaft gehabt vom ersten Tag an. Mhm. Und ich habe diesen Menschen, nicht diesen Mann, aber diesen Menschen einfach lieben gelernt. Ach so. Aber der Mann liebt dich auch als Frau. Und ich sehe ihn auch als Mann. Also so ist es nicht. Also schlaft ihr miteinander? Ja, auch. Ja. Kamst du dir denn in diesen 8 Jahren, so stelle ich mir das vor, wenn du das schilderst, da ist deine Familie und das ist vollkommen geheim, davon gehe ich mal aus, ne? Dass das ganz geheim alles ist? Nicht absolut wie das 5. Rad am Wagen vor? Ja. Ist das nicht absolut unglaublich demütigend, so lange sowas auszuhalten? Ja. Du hast doch wahrscheinlich immer die Träumerei gehabt, irgendwann verlässt er die Familie und wir sind zusammen. Ja, das ist oft gesagt, ja. So hat er dich Aber auch... Aber ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. So hat er dich auch geködert in all den Jahren? Am Anfang, ja. Das hat er dir in Aussicht gestellt? Ja. Aber das kann man vielleicht ein Jahr mitmachen, vielleicht auch nur 2. Wurdest du denn dann nicht irgendwann misstrauisch, als sich dann doch nichts getan hat? Ja, du mir sicher. Ja, nur das hört sich jetzt vielleicht blöd an. Klar wird man misstrauisch, aber ich meine, weißt du, man liebt diesen Mann und man vertraut auf das, was er sagt. Und oder man ist ihm hörig. Ja. So klingt das. Oder hier. Das, ja. Das recht, ja. Wo hattet ihr Sex miteinander? Das beginnt am Arbeitsplatz direkt. Ja, im Krankenhaus, ja. Aber nicht im Operationssaal. Ja, doch, auch, ja. Auch? Auch, ja. Auch. Ist ja wie eine Seifenoper. Ja, ist wie eine Seifenoper, richtig. Nur vielleicht nicht ganz so komisch, ja. Und dann wahrscheinlich vermutlich bei mir zu Hause. Bei dir dann, ja. Ja, und ja, das war es eigentlich auch schon. Habt ihr euch nur getroffen? Am Arbeitsplatz und bei mir zu Hause. Mhm. Habt ihr euch nur getroffen, um miteinander zu schlafen? Oder habt ihr auch mal nette Sachen miteinander gemacht? Nee, wir haben eigentlich auch viel miteinander unternommen. Wir waren in der Oper zusammen, auf Konzerten, im Kino, aber Theater. Hatte er denn da nicht Angst, dass er gesehen wird mit dir? Und dass man, ich meine, im Kamera ist ja bekannt. Domian, das ist der Witz daran. Wir wurden gesehen des Öfteren. Und das ist wirklich der Witz daran. Ich denke, er hat es sogar genossen. Wir wurden sogar von Patienten gesehen, teilweise von sehr einflussreichen Patienten, aus der Politik sogar. Das heißt, er hat sich mit als wir im Theater waren zum Beispiel, da wurden wir gesehen von Patienten und er hat mich vorgestellt als Freundin. Das heißt, er hat sich mit dir geschmückt. Du bist eine junge, attraktive Frau. Und, Weiß denn, ahnt denn seine Frau etwas davon? Seine Frau ahnt was, ja. Sie weiß nicht genau, dass ich es bin, aber ich denke mir mittlerweile, so dumm kann sie nicht sein. Kennst du sie? Sie weiß, dass es jemanden gibt. Also. Kennst du sie? Ja. Du kennst sie? Aber nicht gut. Nicht sehr gut, aber ich kenne sie ja. Also vom Vorstellen. So, jetzt bist du schwanger von ihm. Und er steht überhaupt nicht dazu. Du hast gesagt, er hat dir Geld geboten. Für was? Sollst du abtreiben oder was? Ja, ich soll verschwinden oder ich soll abtreiben. Also ihm ist es ganz egal. Ich soll machen, was ich will. Aber auf jeden Fall soll ich aus seinem Leben verschwinden. Was denkst du denn? Weißt du, Domian, ich meine, du kannst jetzt sagen, klar, ich hätte können die Pille nehmen, ich hätte können sonst was machen, klar. Ich wollte irgendwo schwanger werden. Das heißt, du hast es darauf angelegt? Ja. Mit der Hoffnung, ihn dann zu kriegen? Das kannst du mir jetzt glauben oder nicht. Nee, nicht unbedingt in der Hoffnung, ihn zu kriegen. Ich wollte sowieso ein Kind. Und ich wollte es unbedingt von einem Mann, den ich liebe. Ich weiß nicht, ob du das verstehst oder nicht. So. Liebst du diesen Mann jetzt immer noch nach dem, was er jetzt mit dir tut? Immer noch? Ja. Du willst das Kind haben? Ja. Mittlerweile ist es nicht mehr in meiner Macht. Ich werde das Kind haben, ganz klar. Du wirst aber weiter in der Klinik arbeiten wollen? Ja, nee, das denke ich nicht. Weil er dir das Leben da sehr schwer machen könnte. Er macht mir das Leben im Moment schon sehr schwer, ja. Wenn du deinen Job... Also er hat zum Beispiel vor 3 Tagen eine OP boykottiert, kann man eigentlich sagen. Also das kann man eigentlich nicht anders ausdrücken. Weil du dabei warst. Ja, wo er nochmal zurückgerufen hat und ich angeblich Instrumente falsch angelegt hatte. Also das ist schon Psychoterror. Und es tatsächlich so war. Allerdings, Domian, ich schwöre dir, ich habe nichts falsch gemacht. Und ja, ich glaub's dir. Ich weiß es nicht. Kerstin. Es muss irgendein Gespenst da sein oder er hat es gemacht, ich weiß es nicht. Also er versucht mich mit aller Gewalt da zu boykottieren. Nehmen wir mal den Fall an, du wirst... Die Kollegen sehen mich mittlerweile auch. Also es sieht so aus, als hätte ich was falsch gemacht. Und also den Kollegen ist das wahrscheinlich längst durchgesickert, ne? Man munkelt das, oder? Ich glaube es eigentlich nicht, nee. Weil ich den privaten Bereich eigentlich immer sehr rausgehalten habe. So, jetzt nehmen wir mal den Fall an, du würdest aus dieser Klinik herausgehen, was vielleicht unter diesen Umständen wirklich das Beste wäre für dich, einfach um dir mehr Ruhe bei der Arbeit zu geben, woanders. Wirst du offiziell ihn als Vater angeben? Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Also ich denke eher ja, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Weil Kerstin, ich bin mir da ganz sicher, nachdem was ich jetzt gerade alles von dir gehört habe. Verdammt nochmal, du musst den angeben. Ja, aber er er macht mir wirklich Angst. Er sagt mir, ich soll auf keinen Fall, ich soll seinen Namen da raushalten. Und also darauf will ich nochmal... Seine Frau weiß auch noch nichts davon. Darauf will ich nochmal hinaus. Er versucht mit aller Gewalt, das von ihr fernzuhalten. Was heißt denn Angst? Das habe ich gerade schon mal gefragt. Will er dir einen Schlägertrupp an den Hals hängen oder was? Nee, ich glaube jetzt nicht, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen. Er macht mir einfach Angst. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Herr Doktor jetzt mit dem Säbel rasselt und dass das Einschüchterungsversuche sind. Ich glaube, dass der viel zu viel Schiss hätte, wenn das richtig dann in seiner Öffentlichkeit rauskäme, was er dir... Ja, Domian, ich glaube schon, aber was soll ich machen? Ich meine, du sollst das Nein, das Allerbeste wäre natürlich, wenn du deinen Job wechselst, wenn du woanders hingehst. Aber du musst so weit es durchziehen, dass er zu dieser Vaterschaft steht und dass er auch bezahlt. Liebe hin, liebe her. Diesen Mann kann man eigentlich gar nicht mehr lieben, wie der dich jetzt im Moment behandelt. Du hast 8 Jahre warst du dem untertan. 8 Jahre, das musst du dir mal vor Augen halten. Ein junges Mädchen warst du damals und jetzt bist du eine junge Frau. 8 Jahre warst du dessen Sexmaus. So krass muss man das sagen. Der hat sich einen Scheiß um deine Seele gekümmert und deine Gefühle. Der wollte einfach nur seinen Spaß nebenher haben. Und wie praktisch, das auch noch während der Arbeit. So, und jetzt ist es ernst geworden, jetzt lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel und bedroht dich sogar noch. Ja, sie hast so recht. Eigentlich hast du recht. Aber ich weiß nicht. Weißt du, was ganz wichtig ist, Kerstin, auch so für deine, ich glaube, so für deine Gefühlswelt, dass du hast gerade so immer noch wie aus der Pistole geschossen gesagt, ich liebe den immer noch. Ja. Ja, ich glaube... Ich hatte nicht so viel. Ja, aber ich glaube, dass in der ganzen Misere das ein ganz wichtiger Schritt wäre, dass du innerlich für dich jetzt dagegen arbeitest. Dass du dir ganz klar vor Augen hältst, was der mit dir macht im Moment. Und ein solcher Mensch ist nicht liebenswert. Das kann man nicht von heute auf morgen verlieren, so ein Liebesgefühl. Aber du musst einfach jetzt dagegen steuern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würdest du dich auch noch weiter in diesem Liebesgefühl gehen lassen. Das darfst du nicht machen im Moment. Das ist aber nicht so einfach, Domian. Weiß ich, musst du mir gar nicht sagen. Ja, weiß ich. Das ist alles nicht einfach. Ich sag das ja auch nicht. Das ist also einfach. Ich meinem Kind erzählen irgendwann, ich habe deinen Vater gehasst, oder? Nein, du hast ihn ja geliebt. Kann ich doch nicht. Nein, du hast ihn ja auch geliebt, aber du hast ihn nicht mehr geliebt, nachdem er sich so verhalten hat jetzt zum Schluss. Pass mal auf, Kerstin, wir brechen das mal hier in der Öffentlichkeit ab. Du bist ja sehr, sehr traurig jetzt im Moment und sehr angespannt. Entschuldigung. Macht gar nichts, ist ja auch völlig verständlich in der Lage, in der du bist. Ich habe eine sehr nette Psychologin im Hintergrund. Das ist die Petra. Ja. Und mit der unterhältst du dich jetzt einfach ganz in Ruhe noch weiter, okay? Ja, danke. Du legst auf und Petra ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche dir wirklich, wirklich alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Ja, auf Wiedersehen, Kerstin. Ja, tschüss. Tschüss. Gabi, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Gabi. Wir haben schon mal miteinander telefoniert, als mein erster Mann verstorben ist. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, letztes Jahr? Du musst mir noch ein paar Stichworte geben. An einem Schlaganfall, einer Hirnblutung und letztendlich an einer Embolie. Und ja, er war schwer herzkrank. Ich weiß, ja. Und danach haben wir noch mal telefoniert, dachte sich ein Patient in mich verliebt. Das ist aber Gott sei Dank nichts geworden, sage ich jetzt Gott sei Dank. Und Anfang des Jahres bin ich halt mit einem Freund, den ich schon seit 13 Jahren kenne, seit 13 Jahren auch sehr lieb hatte, und zusammengekommen. Und er mich auch seit 13 Jahren liebte, so hat er mir auf jeden Fall gesagt. Er war trockener Alkoholiker und war zudem aber medikamentenabhängig. Mhm. Also im Endeffekt die Sucht nur verlagert auf Tabletten. Wir haben dann relativ schnell geheiratet, jetzt im Juni geheiratet, und vor 5 Wochen ist er tödlich verunglückt. Also so habe ich den zweiten Mann halt jetzt auch verloren. Und zwar bin ich bei meinen Eltern gewesen und er hat bei einem Freund die Wohnung renoviert. Der Freund ist auch Alkoholiker und ist von seiner Mutter entmündigt worden, in eine Wohngruppe halt mit Betreuer abgeschoben worden. Mhm. Womit mein Mann überhaupt nicht klar kam. Und er hatte natürlich den ganzen Tag beim Renovieren der Wohnung Zeit zum Grübeln. Ja. Und ich denke mal, er war auch, also er hatte auch einen Kredit laufen und hatte seine Arbeit verloren zu dem Zeitpunkt gerade. Mhm. Dass er den ganzen Tag da am Grübeln war, denn bei uns hier zu Hause war alles in Ordnung. Also wir haben uns nicht gestritten und nichts, es war alles in Ordnung. Und er rief mich auch eine Stunde zuvor noch an und da war auch noch alles in Ordnung. Und als ich abends nach Hause kam, war er weg. Und das heißt, du hältst es für möglich, dass er den Unfall selbst initiiert hat? Nein, ich denke, er ist rückfällig geworden und er wollte einen Hilferuf losstarten, weil ich mit ihm schon gesprochen hatte und im September hätte ich jetzt sowieso den ganzen September Urlaub gehabt und dann wollten wir eh einen Entzug machen, wegen dieser Tabletten ja auch. Und er war da auch dafür, er war da auch sehr begeistert von, dass ich dann auch gesagt habe, ich helfe dir da raus, das ist kein Thema, weil für mich war es eigentlich Voraussetzung, dass er von dieser Sucht auf jeden Fall loskommen muss, damit das was Langfristiges ist mit uns. Unter der Voraussetzung habe ich ihn auch nur geheiratet. Ich hatte auch das Vertrauen zu ihm, dass er das packen würde. Jetzt hast du in relativ kurzer Zeit zwei Männer verloren. Innerhalb von 21 Monaten, ja. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir jetzt? Ganz schlecht. Mein Gott, als du dieses erfahren hast mit dem Unfall. Vor allen Dingen, also ich habe ihn Montagabend bei der Polizei vermisst gemeldet, weil irgendwie gleich meine Antennen angingen und ich geguckt habe, ob er seine Tabletten mitgenommen hat und... Hallo? Gabi? Gabi ist weg. Ja, heute wirklich Leitungsprobleme. Dann nehmen wir mal die Katharina jetzt. Das tut mir sehr leid. Wir versuchen die Gabi auf jeden Fall nochmal anzurufen. Und wenn es hier in der Sendung nicht klappt, dass wir im Hintergrund nochmal mit ihr reden. Katharina ist dran, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katharina. Hallo, ich wollte dir ja eigentlich auch mal was Schönes erzählen, dass du nicht den ganzen Abend nur Probleme hörst. Ja, das ist nett von dir. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt und habe den 4 Monate später gleich geheiratet. Nach 4 Monaten schon? Ja, nach 4 Monaten. Ne? Ich wollte nie heiraten, ich war ein Mensch. Ich hatte, weiß nicht, jede Woche einen anderen, aber bei dem war ich mir sicher, den will ich heiraten. Ne? Und das ging auch über Nacht. Wir haben uns unterhalten über das Heiraten und sind am nächsten Tag auf Standesamt Termin gemacht und haben geheiratet. Und ich muss dazu sagen, er ist selbstständiger Fernkraftfahrer, also LKW-Fahrer. Und naja, ich habe Hotelfachfrau gelernt und in dem Beruf und dann noch einen LKW-Fahrer als Ehemann ist nicht so leicht. Und da habe ich mich dann entschieden, nach 3 Monaten LKW-Führerschein zu machen und jetzt fahren wir zusammen LKW. Sag bloß, eine richtige Truckerbraut bist du. Ja, kann man so sagen. Das finde ich ja sehr scharf. Manchmal sieht man ja Mädels in diesen riesengroßen Lastwagen fahren. Ja. Das finde ich immer sehr beeindruckend, das finde ich toll. Ja. Was für ein Tonner fährst du jetzt zurzeit? 40 Tonner. 40 die größten. Die kleine Katharina auf einem 40 Tonner. Doch, klein, ja, ist wirklich so. Bist du wirklich klein? Naja, nicht klein, aber, also es denkt keiner. Wenn ich jemandem erzähle, ich fahre LKW, die zeigen mir einen Vogel. Das ist das Erste, was sie machen, ne? Wie groß bist du? Ich denke mal, ich weiß nicht, 1,70, aber 1,70. Halt, wenn ich andere LKW-Fahrerinnen angucke, wo, ich weiß nicht, wo die Haare tropfen vor Fett oder die total ungepflegt aussehen und wenn da so eine braungebrannte Blondine aus dem LKW mit einem Minikleid steigt, aber dann bist du wahrscheinlich der Superstar unter den Jungs, ne, in der Szene. Ja, bei den Männern ja. Die Frauen sind da, ich weiß nicht, die sehen einen als Konkurrent, ja, ich weiß nicht warum, ne? Naja, ich weiß schon warum dann, wie du dich beschreibst. Gibt es eigentlich viele Frauen, die das machen? Also in meinem Alter habe ich noch nie eine getroffen oder die jetzt, ich weiß nicht, wenn ich welche sehe, dann sind es wirklich, ich schätze mal so zwischen 35 und 40. Aber so ganz junge nicht. Macht dir das richtig Spaß, auf so einem riesen Oschi durch die Welt zu fahren? Spaß. Ja, der Spaß kommt, glaube ich, auch dann, wenn ich Männer sehe, die dann so einen Daumen heben, ey, finde ich klasse, ne? So. Oder wenn ich im Stau stehe, und neben mir stehen die Jugendlichen und kriegen ihren Mund nicht mehr zu. Das ist das, was sicherlich Spaß macht. Aber das Autofahren an sich macht dir gar nicht so Spaß. Och, es ist unterschiedlich. Also wenn ich manchmal durch irgendwelche engen Straßen muss, dann kraut es mir. Also dann sage ich lieber zum Thilo, ich glaube, du müsstest mal, weil, nee, ich weiß nicht. Fahrt ihr beiden denn immer zusammen oder fährst du? Wir fahren immer zusammen, weil deswegen habe ich den Führerschein gemacht, dass ich bei ihm bin. Ja, das ist doch wunderbar. Gell. Das ist doch wunderbar. Ist das eigentlich anstrengend, körperlich anstrengend, so einen Riesenwagen zu fahren? Das Sitzen ja, aber so, weil mit dem Fuß braucht man nicht viel Bremsen durch den Retarder und... Retarder, was ist das? Na, wo der, wie so eine Handbremse. Du, wenn du, beim Auto hast du halt einen Blinker. Ja. Und beim Auto, beim LKW hast du einen Blinker und auf der anderen Seite so eine Stufenbremse. Ach so. Da musst du nur also, ein bisschen dran ziehen oder drücken und dann bremst das Ding. Genau. Ja. Oder wenn ich, auf, wenn ich, weiß nicht, wenn ich kein Gas geben will, dann drehe ich halt an, an Tempomat, wo der auf 90 bleibt. Da muss ich, kann ich halt auch noch vom Gas gehen, ne? Verstehe. Fehlt halt nur noch, dass einer von alleine lenkt. Also, eine Blondine, wenn wir demnächst eine Blondine auf Deutschlandstraßen sehen, eine rassige Blondine, das ist Katharina. Ja, genau. Ne? Schöne Geschichte und euch beiden viel Glück und alles Gute auf der Straße und im Leben überhaupt. Ja, mach weiter so, wir hören dich immer im Ruhrgebiet, wenn wir dort sind. Super, ich weiß, schönen Gruß an alle LKW-Fahrer auf diesem Weg. Tschüss. Okay, ja, ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Jan Hölz, Markus Liebetanz, Tim Stienauer, Stefan Gehrig, Conny Brückner, Christian Part und Heide Schulz. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Testamente. Wir sind wieder da, hier im Radio und im Fernsehen, am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer offenen Sendung. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und sage ciao und bye bye.